Gemäß dem deutschen Strafrecht kann man andere nicht dafür belangen, dass sie durch Unachtsamkeit die Gefühle anderer verletzen, sondern nur, wenn die Beleidigung vorsätzlich erfolgt ist, wobei die Ehrverletzung durch die Verunglimpfung zweifelsfrei erkennbar sein muss. Mit anderen Worten, es gibt kein grundsätzliches Recht darauf, nicht verletzt zu werden. Aussagen über Gruppen zählen vor dem Gesetz gar nicht als Beleidigungen, sondern sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Daher ist die Aussage, Soldaten sind Mörder, in ihrer Allgemeinheit keine Beleidigung. Sie ist es nur dann, wenn man einen einzelnen Soldaten unmittelbar damit anspricht. Hypersensibilität motiviert auch amerikanische Studenten dazu, Safe Spaces zu fordern, also sichere Orte, Schutzräume zu gestalten, in denen sich Leute frei bewegen können, ohne Urteile anderer zu befürchten, ist ein legitimes Anliegen, hat allerdings eine Schlagseite, denn es suggeriert, dass die anderen Orte unsicher sind. Außerdem geht es mit dem Wunsch einher, dass intellektueller Austausch ebenfalls sicher sein muss. Doch wer sich mit fremden Ideen konfrontiert, geht immer ein Risiko ein, denn meistens haben andere auch einige Ansichten, die einem nicht zusagen. Genauso ist es um Trigger Warnings bestellt, also um die Forderung, vor emotional aufwühlenden Reizen geschützt zu werden, etwa in Seminaren vor der Schilderung einer Vergewaltigung in Ovids Metamorphosen. Doch wer so traumatisiert ist, dass er Literatur nicht ohne Seelenschaden lesen kann, sollte sich ohnehin professionelle Hilfe suchen. Bei den Nicht-Traumatisierten hingegen beruht der allgemeine Drang, sich grundsätzlich nicht mit dunklen Seiten der menschlichen Natur auseinanderzusetzen, auf einer hypersensiblen Angst. Übrigens zeigen Studien aus der Forschung, dass der Schritt zur Genesung darin liegt, sich in einer geschützten Umgebung dem Trauma zu stellen, etwa über Literatur.